Eine Freundin für den grünen Wald, mit der ich stundenlang allein spazieren gehe. Ja, ja, der grüne Wald, das ist mein Aufenthalt, da kommt die Liebe bald im grünen Klee. Ich suche im Frühling eine Freundin für den grünen Wald, für eine zarte kleine Frühlingsträumerei. Sei du im Sonnenschein, mein süßer Sonnenschein, und wenn die Mutter schimpft, dann sagt, das war der Mai. Thank you.